D-Radio Wissen. Hörsaal. Jahrhundertelang waren Pferde unsere verlässlichen Helfer. Dann, wenn wir größere Kräfte aufwenden mussten, als wir selbst mit unserem Körper bewältigen konnten, in der Landwirtschaft wie im Bergbau. Ein Pferd steht seit jeher für ein PS, für eine Pferdestärke. So die lange Zeit alleingültige Formel, erinnert sich Hans-Jürgen Bartsch noch an seinen Physikunterricht. Später dann entwickelten kluge Köpfe die Dampfmaschinen, die jedoch waren nicht ungefährlich, konnten zum Beispiel explodieren. Mit dem Siegeszug der Elektrizität, besonders des Wechselstroms, tüftelten die gewieften Hirne schließlich an sogenannten Elektromaschinen herum. Bis heute kommen sie in immer größerer Stärke und Präzision zum Einsatz. Früher konnte man mit den Worten von Friedrich von Bodenstedt sagen, das Paradies auf Erden liegt auf dem Rücken der Pferde. Oder heute gilt es für einige paradiesisch, viele hundert PS unter der Motorhaube zu wissen. Siemens, Dolivo Dobrowolski und Tesla markieren den Anfang einer rasanten Entwicklung und schließlich den Durchbruch der neuen Technik. Starke Elektromotoren haben Techniker immer wieder dazu inspiriert, spektakuläre Weltrekorde aufzustellen. Die Roboter kommen sozusagen aus ihren Käfigen heraus. Sie werden uns im Alltag begleiten. Über kurz oder lang werden Mensch und Maschine deshalb vielerorts Hand in Hand arbeiten. Über den Siegeszug der Elektromaschinen berichtet Professor Wilfried Hofmann von der TU Dresden in seinem Vortrag unter dem Titel »Elektromaschinen, die Arbeitspferde der Industriegesellschaft«. Gehalten hat er ihn am 10. April 2015 auf der Frühjahrssitzung an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften in Leipzig. Ich möchte in meinem Festvortrag unauffällige Helfer ins Bewusstsein bringen, die auf Knopfdruck zuverlässig ihre Arbeit verrichten und dadurch uns allen das Leben erleichtern. Sie sind aus unserer Gesellschaft, die sich noch zu Recht eine Industriegesellschaft nennen kann, nicht mehr wegzudenken. Im Gegenteil, sie durchdringen fast unbemerkt immer mehrere Lebensbereiche. Die Rede ist von Elektromaschinen. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts wäre diese Vortragseinleitung unnötig gewesen. Denn damals war die Elektrizität mit den von ihr hervorgebrachten Neuheiten eine Mode, bei der viele glaubten, mitreden zu können, aber die wenigsten davon etwas wirklich verstanden. Der Vortrag wird zunächst zurück auf die Anfänge des Elektromaschinenbaus gehen, der fast 70 Jahre in den sprichwörtlichen Kinderschuhen steckte, ehe es zu einer massenhaften Ausbreitung seiner Erzeugnisse kam. Es ist zugleich ein Plädoyer dafür, sich in der Technik in Geduld zu üben. Die Durchdringung der technischen Welt soll an einigen Beispielen beschrieben werden. Und aus einer Darstellung zum derzeitigen Entwicklungsstand heraus wird schließlich ein Blick in die nahe Zukunft gewagt. Viele Jahrhunderte war die Muskelkraft der Pferde oft das einzig flexibel einsetzbare Hilfsmittel. Ihr Krafteinsatz war leicht dosierbar durch Auswahl einer betreffenden Pferderasse oder die Anzahl der eingespannten Tiere. Pferde waren nicht nur die Fortbewegungsmittel, sondern vor allen Dingen auch Arbeitspferde in der Landwirtschaft und im Bergbau. Sie wurden zum Betrieb von Pferdegöbeln für Brunnen, Bergwerke oder auf Baustellen eingesetzt und ihr Leistungsvermögen wurde in einer Pferdestärke, abgekürzt 1 PS, angegeben, was etwa 0,74 Kilowatt entspricht. Der Mensch dagegen kann dauerhaft nur ein Zehntel einer Pferdestärke aufbringen. Wind- und Wasserkraft wurden bereits weit vor dem Industriezeitalter zur Arbeitsverrichtung genutzt. Zum Beispiel konnte man im Oberharzer Bergbau auf Wasserräder von 18 Pferdestärken Leistung zurückgreifen. Bockwind- oder Holländermühlen schafften sogar 20 PS. Pferde wurden aber auch häufiger zu Transportzwecken benutzt, zum Beispiel als Treidelpferde auf englischen Kanälen, ausgestattet mit einer Zugleistung von genau 3 PS. Dem standen zur See Segler von bis zu 100 Pferdestärken Leistung gegenüber. Verbrennungsmotoren standen damals noch wie Elektromaschinen in den Kinderschuhen. Erinnert sei noch an die Dampfmaschinen, die eine typische Leistungsgröße von 50 Pferdestärken hatten und technisch relativ ausgereift waren. Sie waren allerdings gefährlich im Betrieb, konnten hin und wieder explodieren, benötigten viel Bedienpersonal und mussten stets unter Feuer gehalten werden. Kleinere Einheiten waren ungewöhnlich. Für das Handwerk oder gar den Haushalt kamen sie daher nicht in Betracht. Den eigentlichen Erfindungen zum Elektromotor gehen wesentliche Entdeckungen zum Magnetfeld, zur elektromagnetischen Kraft und zur Induktion voraus, die mit den Namen Oersted, Faraday, Ampere und Lenz, wie sicher bekannt ist, verbunden sind. Von ganz anderer Seite kommt dann 1834 einer der ersten Erfinder des Elektromotors, Moritz Hermann von Jacobi. Er ist Baumeister und sucht nach Hilfsmitteln zum Aufziehen von Lasten. Er kennt sehr wohl die wesentlichen Entdeckungen, aber er ist Praktiker. Er baut die erste praktikable, kontinuierlich laufende Maschine, gespeist mit Gleichstrom aus einer batterieähnlichen Zelle. Der Motor kann ein Gewicht von 10 bis 12 Pfund mit einer Geschwindigkeit von einem Fuß pro Sekunde heben. Auch seine Weiterentwicklung mit einer Leistung von 700 Watt diente einem praktischen Zweck. Hier wirkt Jacobi 5 Jahre später im Dienste des Zaren als Fährmann auf der Neva, wo er ein Elektroboot mit 12 Personen navigierte. Neben Jacobi gibt es noch ein halbes Dutzend anderer Erfinder. Der gelernte Hufschmied und Autodidakt Thomas Davenport mit dem ersten Patent zum Elektromotor. Der ungarische Priester, spätere Lehrer und Professor Jettlik. Der Wiener Mechaniker Eckling und der französische Instrumentenbau Pixi, um nur einige zu nennen. Es sind überwiegend Männer mit praktischem Hintergrund, die alle über handwerkliche Begabung verfügen. Es folgen eine Reihe weiterer Versuche von Männern, die man damals in zeitgenössischem Pathos elektromagnetische Helden nannte. Für die Glücklosen unter ihnen seien stellvertretend Johann Philipp Wagner und Emil Störer genannt. Glücklos, weil ihre Arbeiten ohne Folgen blieben. Der eine, Wagner, verspricht der Bundesversammlung in Frankfurt, einen besseren Elektromotor als die Dampfmaschine zu bauen, bekommt dafür 100.000 Gulden bewilligt und setzt auf die Elektromobilität, so würden wir heute sagen. Und er scheitert, weil er sich verschätzt hat. Für ihn wird es zu einem persönlichen wirtschaftlichen Desaster. Der andere, Störer, heiratet eine Tochter einer vermögenden Leipziger Familie, ist dadurch unabhängiger und tritt bescheidener auf. Seine Motoren finden bereits Anwendung in kleinen Werkzeugmaschinen und einem Elektromobil. Gelegentliches Scheitern ist für ihn nicht verbunden mit gesellschaftlichem Abstieg. An ihn erinnert heute noch die Störerstraße im Nordosten Leipzigs in der Nähe der Messe. Damals war übrigens noch nicht entschieden, ob Elektromotoren rotieren sollten oder ob es besser ist, das Prinzip einer Dampfmaschine nachzubauen, also oszillierende Bewegungen mittels einer Kolbenstange in eine Drehung zu übersetzen. Viele Erfinder arbeiteten weltweit an dieser Aufgabe. Es war ein wahres Modeproblem. Die Erfindungen auf dem Gebiet der Elektrizitätslehre und ihre Anwendungen lagen damals förmlich in der Luft. Eingedenk der anfänglich bescheidenen Fortschritte des Elektromagnetismus muss eine pessimistische Prognose wie diese aus einem Physiklehrbuch von 1873 nicht sehr verwundern. Dass der Magnetismus und die Elektrizität wenig Aussicht haben, als bewegende Kräfte in der Industrie angewandt zu werden. Heute wissen wir es besser. Von den 4 bekannten Grundkräften rangieren die elektromagnetischen Kräfte immerhin an 2. Stelle. Die Zeit nach 1870 bringt weitere elektromagnetische Helden hervor und diese sind wesentlich erfolgreicher. Die 3 Namen Siemens, Dolivo Dobrowolski und Tesla markieren den Anfang einer rasanten Entwicklung und schließlich den Durchbruch der neuen Technik. Mit Siemens beginnt nicht nur ein Weltkonzern der Elektrotechnik sein Dasein, sondern er legt die Grundlagen für die Elektroenergieerzeugung durch Entdeckung des dynamoelektrischen Prinzips. Der gebürtige Russe Dolivo Dobrowolski, tätig in Deutschland und der Schweiz für die AEG, baut den Typ von Elektromotor, der bis heute in der Industrie Mädchen für alles ist, den Asynchronmotor mit Käfigläufer. Und schließlich Nikola Tesla aus Serbien, tätig für die Firma Westinghouse, gibt mit der Erfindung der Synchronmaschine den Startschuss zum Aufbau einer zentralen elektrischen Stromversorgung. Mit dem Namen Tesla ist auch eine Richtungsentscheidung verbunden, dem der sogenannte Stromkrieg vorausging. Der Stromkrieg wurde zwischen Edison und Westinghouse ausgetragen und war von einigen hässlichen Begebenheiten begleitet, wie Verunglimpfung, medienwirksame Beschimpfung, ja sogar Brandstiftung war im Spiele. Geradezu harmlos nimmt sich dann die überlieferte Äußerung von Edison aus, er könne im Wechselstrom keinen richtigen Sinn erkennen, weil dieser ja immer nur hin und her fließe. Die Ausbreitung von Elektromaschinen wäre sicher ohne den Sieg des Wechselstromes nicht so rasant verlaufen, denn er war die Grundlage für die großflächige Stromversorgung und die Leistungssteigerung. Wollte man ein Opernhaus damals festlich ausleuchten mit 1000 mal 110 Watt Lampen, so brauchte man allein, um die Elektroenergie vom 10 Kilometer entfernten Kraftwerk per Gleichstrom ins Opernhaus zu bringen, 850.000 Watt zusätzliche Leistung, um die Kupferverluste im Kabel zu decken. Tesla konnte das mit einem Hundertstel Aufwand erledigen, da er die Übertragungsspannung über Transformatoren einfach auf 10.000 Volt hochsetzen konnte und vor Ort wieder auf 110 Volt heruntersetzte. Edison wäre also gleich zweifach im Nachteil gewesen. Entweder er musste mit einem qualmenden Übertragungskabel zurechtkommen, oder er hätte viele Tonnen Kupferkabel in die Erde verlegen müssen. Die Entscheidung für Gleichstrom erforderte also damals eine Stromerzeugung an Ort und Stelle, was wohl für die Konzertbesucher unzumutbar gewesen wäre. Mit dem Siegeszug des Wechselstroms haben wir nun die drei Hauptelemente moderner Stromversorgung: den Generator zur Stromerzeugung im Kraftwerk, die Transformatoren zur Spannungsanpassung und die Motoren zur Energieanwendung in stationären oder auch mobilen Einrichtungen. Einer immer breiter werdenden industriellen Nutzung konnte nun nichts mehr im Wege stehen. Mit Oskar Ludwig Kummer finden wir dann auch in Sachsen einen der Industriepioniere, die die neue Technik zahlreichen Anwendungen zugänglich machten. Beginnend mit einem kleinen technischen Büro für Maschinenbau entwickelte sich seine Firma zu einem Großhersteller für Elektromaschinen, der erstmals industriell und in Serienfertigung Elektromotoren für Fabriken, Werkstätten und Bahnen herstellte. Wir sehen hier die erste erhaltene Maschine aus dem Jahre 1891, die in Serienfertigung in seinem Niedersedlitzer Werk bei Dresden hergestellt wurde. Eine Werkhalle zur Maschinenfertigung mutet uns heute eher wie eine Werkstatt an. Dennoch ist der Seriencharakter der Produktion nicht zu übersehen. Das zeigen auch die Beschäftigtenzahlen und deren Steigerungen. Kummers AG ist zu ihrer Zeit die größte Industriefirma Sachsens und sie wirkt durch das Nachfolgeunternehmen, das spätere Sachsenwerk, bis in unsere Tage nach. Leider wird dem Unternehmer Kummer später eine Intrige der Banken zum Verhängnis, die ihn zur Aufgabe zwingt. In den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen beginnen die meisten Firmen Motorserien aufzulegen, die zu einer gewissen Konsolidierung der Bauformen und Maschinentypen führen. Der fast überall vorhandene elektrische Strom begünstigt über die Jahrzehnte eine rasante Zunahme der Maschinenleistung und der Baugrößen. Fortschritte in der Theorie, den Berechnungsmethoden, der Konstruktion, der Kühlung, der Fertigungstechnik und bescheidene Verbesserungen der Werkstoffbasis sind der Grund dafür, dass auch die Ausnutzung zunimmt. So kann die Leistungsdichte der Motoren, das heißt Leistung pro Masse oder Volumen, bis in die Gegenwart über zwei Dekaden gesteigert werden. Im Jahr 2015 sind wir sogar noch eine Dekade weiter, weil neue Arten von Maschinen sich eingereiht haben. Insbesondere sind also hier die Baugrößen drastisch zurückgegangen. An guten Ratschlägen zur Massereduktion hat es schon in den Anfangszeiten der Elektrotechnik nicht gemangelt. Bereits 1883 wollte John Perry, ein bekannter Elektrotechniker und Popularisator der Elektrizität, so nannte man das damals, wissen, dass man in Zukunft kein Eisen mehr in bewegten Teilen brauchte. Da ist er seiner Zeit um ganze 100 Jahre voraus gewesen, denn erst der Einsatz von Permanentmagneten kann den gelegentlichen Verzicht auf bewegte Ferromagnetika bringen. Allerdings lässt sich auch dieser Wunsch heute nicht immer umsetzen, wenn es an der Festigkeit leichter Materialien mangelt. Ein Verzicht auf schwere Rotoren hat wesentliche Vorteile. Erstens nimmt die Gesamtmasse um etwa 50% ab, was den Einsatz von Elektromaschinen insbesondere interessant in Elektro- und Hybridfahrzeugen macht. Eine kleinere Rotormasse vereinfacht den Betrieb bei sehr hohen Drehzahlen, da dann die Fliehkräfte abnehmen und somit reduziert sich das Drehmoment und damit die Baugröße. Und zweitens nimmt das Schwungmoment ab, was weniger Drehmoment zum Beschleunigen erfordert und damit eine geringere Baugröße des Motors begünstigt. Der Ingenieur nennt solche glücklichen Umstände eine sich selbst verstärkende Reduktionsschleife oder auch auf Neudeutsch Downsizing-Effekt. Und drittens lässt sich ein leichterer Motor besser integrieren, konstruktiv wie funktionell, was die flexiblere Anordnung im Fahrzeug gestattet. Dieser Motor, der wird praktisch in ein gemeinsames Gehäuse mit dem Getriebe und mit der Sensorik verbracht und ist letzten Endes dann als Ganzes in ein entsprechendes Fahrzeug einzubauen. Mit der Leistungselektronik werden alle diese Dinge vorn unter der Haube, unter der Motorhaube verschwinden und in der Nähe der Achsen verbracht. Dann wird zum Beispiel der Rotor aus Faserverbundwerkstoffen hergestellt, auf den einfach die Permanentmagnete aufgeklebt werden können. Alle Teile verschwinden und letzten Endes ist die Batterie nur noch damit beschäftigt, die Fahrzeugmasse selbst im Wesentlichen zu beschleunigen. Während bei Elektromotoren der Trend zur Baugrößenreduktion führt, geht es bei Kraftwerksgeneratoren um die Steigerung der Grenzleistung. Die Grenzleistung von Turbogeneratoren sind zum einen durch die zulässigen mechanischen Beanspruchungen der Rotoren begrenzt. Das heißt, hier begrenzt die Materialfestigkeit die maximalen Drehzahlen. Und zum anderen muss die entstehende Verlustwärme durch intensivere Kühlung abgeführt werden. Bei Luftkühlung ist man bald am Ende, etwa so bei 300 Megawatt. Wasserstoffkühlung, die insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg aufkam, hingegen, oder besser noch direkte Wasserkühlung in den elektrischen Leitern, gestattet es, die Grenzleistung um 1 bis 2 Größenordnungen zu steigern. Aber auch dann ist das technologisch Erreichbare nicht mehr zu steigern. Mitte der 90er Jahre scheint allein noch die Supraleitung einen Aufbruch zu neuen Horizonten zu bringen. Man rechnet schon mit Grenzleistungen bis 3000 Megawatt. Die Entwicklung bricht dann aber ab, da Gas- und Dampfkraftwerke, also G- und D-Kraftwerke in der Kombination, bessere Wirkungsgrade versprechen. Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts anhaltend bis heute haben die Steuer- und Regelelektronik die Eigenschaften von Elektromaschinen geradezu veredelt und ihre Ausbreitung für die Anlagenautomatisierung noch einen enormen Schub gegeben. Dynamik ist zum Beispiel immer dann gefragt, wenn durchlaufendes Material zugeschnitten werden muss. Der Querschneider muss sehr schnell beschleunigt werden und wieder abgebremst werden, sodass die Schneidwerkzeuge entsprechend präzise einen Schnitt setzen können, ohne dass der Materialfluss unterbrochen wird. Die Anregezeiten liegen hier im untersten Millisekundenbereich. Das Schneiden muss zudem sehr koordiniert zum Abwickeln und zum Walzenantrieb erfolgen. In der Gegenwart angekommen, richten wir unser Augenmerk nun zunächst auf die Anforderungen, die an moderne Elektromaschinen allgemein gestellt werden. Sie sollen kurz gesagt Alleskönner sein, da ihr Einsatz sehr vielfältig sein kann. Sie sollen schnell sein, also sehr hohe Drehzahlen ermöglichen, sie sollen aber auch gegebenenfalls sehr langsam drehen können. Dahinter verbirgt sich der Wunsch, Getriebe verzichtbar zu machen, die Probleme mit Verschleiß haben und den Einsatz von Schmierstoffen und Öl erfordern. Sie sollten Drehmoment stark sein, aber auch präzise agieren können. Dynamische Bewegungen sollen auf Kommando jederzeit ausführbar sein, so wie bei einem Dressurpferd. Dabei sollten sie wenig Laufgeräusche erzeugen. Volumensparende Konstruktionen sollen nicht nur leicht im Sinne des Leichtbaus sein, sondern auch höhere Funktionalitäten verknüpfen. Neuerdings sollen sie immer effizienter werden, angesichts der dringlichen CO2-Ziele. Über allen Forderungen steht jedoch, dass dem Anwender weniger Kosten entstehen sollen. Und um letztere richtig einschätzen zu können, muss man sich den gesamten Lebenszyklus eines solchen Elektromotors von der Bestellung bis zur Verschrottung ansehen. E-Maschinen sind sehr langlebige Produkte, die Jahrzehnte im Einsatz sein können. Doch es gibt Unterschiede zwischen den Komponenten einer E-Maschine. Bei kontaktlosen Maschinen sind die mechanischen Lager die ersten, die aussteigen. Gibt es noch Schleifkontakte, sind die sogar schneller verschlissen. Die Wicklungen mit ihren Isolierungen folgen mit größerem Abstand. Sie leiden besonders unter Temperaturschwankungen und steilen Spannungsflanken der Elektronik. Magnetische Materialien allerdings sind am robustesten. Sie sind nur durch Korrosion oder elektrische Überschläge an ihr Lebensende zu bringen. Wegen der langen Nutzungsdauer werden daher in der wirtschaftlichen Kalkulation nicht nur die Anschaffungskosten einbezogen, sondern ganz besonders schlagen die Betriebskosten zu Buche, die sich überwiegend aus Energiekosten zusammensetzen. Der Anteil der letzteren steigt, je größer die Leistung des Motors wird, sodass letzten Endes entscheidend ist, wie lange ein solcher Motor in Betrieb sein soll. Die Notwendigkeit, Energie zu sparen, ergibt sich schon allein aus dem Umstand, dass die Industrie die Hälfte des erzeugten Stromverbrauchs hat, an dem elektrische Antriebe mit 70% beteiligt sind. Diese verteilen sich auf wenige Anwendungen. Das sind zum einen Pumpen für die Wasserversorgung, das sind Ventilatoren und Lüfter für die Klimatisierung, Kompressoren für die Drucklufterzeugung oder für die Kälteerzeugung, zu geringeren Teilen Förderanlagen, Fahrstühle in Gebäuden und letzten Endes können auch Werkzeugmaschinen wahre Stromfresser sein. Und daraus wird oft geschlussfolgert, wenn man die Elektromaschinen nur ordentlich und gründlich optimiert und das beste Material verwendet, könnte das Energieproblem und das CO2-Problem wesentlich entschärft werden. Mitte des 20. Jahrhunderts galt noch die Lehrmeinung des Wiener Professors Heinrich Sequenz, man wird niemals vernünftig funktionierende Maschinen mit Permanentmagneten bauen können. Und solch energiesparende Materialien sind heute überwiegend, bestehend aus seltenen Erden, das beste Mittel, um Elektromaschinen zu verbessern und in Richtung Energieeffizienz zu optimieren. Sie führen nämlich die potenzielle Energie schon mit in sich, womit sich der Magnetflussaufbau allein oder unterstützend verlustfrei bewerkstelligen lässt. Seit etwa 20 Jahren läuft auch eine internationale Initiative, eine Wirkungsgradklassifizierung der Elektromotoren durchzusetzen, die zunächst von Nordamerika ausging, wo aber aktuell auch alle mitmachen. Das hat dazu geführt, dass seit vorigem Jahr Standardmotoren nicht mehr verkauft werden dürfen und dass jetzt nur noch verbesserte Motoren im Umlauf sind. Die Klassifizierung über Wirkungsgradstufen geht von jeweils einer Verlustreduktion von mehreren Prozenten zur nächsthöheren Stufe aus. Meistens wird mehr Material eingesetzt, Elektroblech, Kupfer, sodass nun die Maschinen wiederum schwerer werden und größer werden. Also wir haben einen entgegengesetzten Trend gegenüber dem, was in den letzten Jahrzehnten eigentlich zu beobachten war. Dagegen wäre es viel einfacher, wertvolleres Material zu verwenden, wie zum Beispiel diese permanent erregten Rotoren oder Kupferrotoren, die zwar in der Herstellung etwas teurer sind, aber sich dennoch rentieren. Oder wenn man auf ein Patent aus dem Jahr 1918 schaut, in dem man dort raffinierte Kombinationsschaltungen, quasi mehrphasige Schaltungen einsetzt, die aber einen dreiphasigen Anschluss für das Drehstromsystem ermöglichen. Mit der Maßnahme, allein bessere Elektromotoren einzusetzen, ist es jedoch nicht getan. Das soll das kleine praktische Rechenbeispiel der Wasserförderung in einem Speicherturm zeigen. Am Cottbuser Hauptbahnhof steht ein schöner historischer Wasserturm, der früher zur Versorgung der Dampfloks mit Wasser diente und nun auf einen Investor zur Nachnutzung wartet. Hier nun ein Vorschlag. Würde man den Speicher wieder mit einer 30-Kilowatt-Pumpe ausstatten, fielen pro Jahr immerhin Energiekosten von 21.000 Euro an. Das bezieht sich auf die gesamte Antriebskette mit Pumpspeicher, Rohrsystem, Pumpe, einer klassischen Drossel und weiteren Elementen, die zur Energiewandlung notwendig sind. Ersetzt man nun den Standardmotor, wie bereits vorgeschlagen, so spart man lediglich 300 Euro. Im System ist das eine sehr kleine Verbesserung. Fasst man aber den gesamten Antriebsstrang an und optimiert ihn einschließlich Prozess, hier spielen immer diese 20% Sicherheitszuschlag eine Rolle, dann kann man bis zu 60% Energiekosten sparen. Das heißt, moderne elektrische Antriebstechnik optimiert sich heutzutage nicht nur selbst, sondern greift bis tief in den Prozess ein. Und hier setzt derzeit ein Umdenken ein, bei dem Hersteller und Anwender gleichermaßen die Sensibilität für ein Denken in Systemen entwickeln. Wir wechseln nun die Perspektive und fordern von dem Antriebsmotor, er solle direkt ohne Getriebe in den Arbeitsprozess einwirken. Eine aktuelle Aufgabe in der Industrie. Ein wahrer Ackergaul unter den Antrieben ist der Torque-Motor. Torque-Motor steht für drehmomentstarker Motor. Äußerlich ist er sofort erkennbar an einem sehr, sehr großen Durchmesser. Und der dann als Radnabenmotor arbeitet. Meistens wird der Rotor hohlzylindrisch ausgeführt, sodass etwas Material und auch Masse gespart werden kann. Den Idealvorstellungen kommt dieser Radnabenmotor schon sehr nah. Für Elektrofahrzeuge wünscht man sich das auch, aber die Konstruktion ist dort sehr anfällig gegenüber durch den Fahrweg aufgebrachte ungefederte Schwingungen. Für große Fahrzeuge wie Radlader oder Bagger jedoch stellt sich diese Variante als sehr vorteilhaft dar. Große Massen am Rad dienen der Sache eher, als dass sie ihr schaden. Denn beim Ausbaggern muss sich der Radlader mit seiner Masse gegen die Hebelwirkung des Auslegers stemmen. Früher konnte man mit den Worten von Friedrich von Bodenstedt sagen, das Paradies auf Erden liegt auf dem Rücken der Pferde. Oder heute gilt es für einige paradiesisch, viele hundert PS unter der Motorhaube zu wissen. Zugleich wissen wir, dass der Automobilbau ein Rückgrat unserer modernen Industrie ist. Das, was unter der Motorhaube hier arbeitet, auch funktioniert, das ist überwiegend elektromotorisch angetriebenen Werkzeugmaschinen zu verdanken, die die Zerspannungsarbeiten mit hoher Qualität erledigen. Ob Kolben durch Drehen oder Bohren bearbeitet, Kurbelwellen durch gedreht, gefräst und geschleift werden oder das Herzstück jedes Mercedes oder Ferrari, ein Zylinderblock, durch Bohren und Honen fein bearbeitet werden. Alles muss funktionieren in seiner komplizierten Abstimmung, um auf sehr hohe Leistungen zu kommen. Ein ganz anderer, neuer Bearbeitungszweig hat sich in letzter Zeit zunehmend etabliert mit der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung. Die Schnittgeschwindigkeit ist höher als die Wärmeleitgeschwindigkeit, sodass die Wärme nicht mehr im Werkstoff bleibt, sondern auf den Span überführt werden kann beim Abtragen der entsprechenden Materialien. Damit bleibt die Wärme nicht im Werkstück und der geringere Wärmeeintrag führt dazu, dass die Oberflächengüte zunimmt. Hochgeschwindigkeitsspindeln erreichen derzeit Drehzahlen bis 60.000 Umdrehungen pro Minute, was die klassischen mechanischen Lager erheblich belastet. Diese Belastung führt zur nicht erwünschten Erwärmung und verlagert sich hauptsächlich dann dahin, sodass sich deren Lebensdauer letzten Endes auch verkürzt. Dem Ingenieur kommt dann die Magnetlagertechnik zu Hilfe, die ein Nachnutzungsprodukt oder auch Abfallprodukt der Raumfahrtaktivitäten der letzten 50 Jahre ist. Wenn Maschinen viel schneller drehen oder die Pferde schneller laufen, als die Hufe tragen können, dann müssen klassische Kugellager durch Magnetlager ersetzt werden. Sie müssen im Allgemeinen aktiv betrieben werden. Die kleine Kugel, diese ferromagnetische Kugel, wird letzten Endes durch den Elektromagneten angezogen. Dazu ist ein entsprechender Strom für diese Spule nötig. Wenn die Kraft aber zu hoch wird, dann schwebt diese Kugel nicht mehr, sondern sie klebt letzten Endes am Elektromagneten. Und wenn die Kraft zu gering ist, fällt diese Kugel praktisch nach unten. Deshalb ist es also hier notwendig, auch eine entsprechende Regelung einzubauen, die sehr schnell agieren muss. Das ist eine ferromagnetische Kugel, wohlgemerkt nicht als Vollkugel ausgeführt, sondern als Hohlkugel, sonst hätte sie ein zu hohes Gewicht für diesen kleinen Elektromagneten. Die Kugel kann sich hier ohne weiteres drehen, allein die Luftreibung und kleine Wirbelströme sorgen für geringfügige Widerstandskräfte. Für die magnetische Lagerung eines Rotors muss die Anzahl der Elektromagnete dann auf mindestens 8 gesteigert werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schnelle oder starke Elektromotoren haben Techniker immer wieder dazu inspiriert, spektakuläre Weltrekorde aufzustellen. Erinnert sei nur der Wettlauf der Hochgeschwindigkeitszüge. Wahre Drehzahl-Weltrekorde von Elektromaschinen werden derzeit durch die Medizintechnik herausgefordert. Auch wenn es bei der Mehrzahl der Zuhörer nicht gerade Wohlbefinden auslöst, zu wissen, dass sich im Behandlungsgerät gerade ein Motor mit 1 Million Umdrehungen pro Minute dreht, so sind damit doch eine ganze Reihe von Vorteilen verbunden. Weniger Vibrationen, und Geräusche und auch die Möglichkeit der Miniaturisierung sprechen für diese Technik. Beim derzeitigen Weltrekord, Exemplar eines Konsortiums mit der ETH Zürich, wird fast alles weggelassen, was bisher einen Elektroantrieb ausmachte. Alle mechanischen Kontakte verschwinden, also bürstenlos das Ganze. Auf Eisen wird weitgehend verzichtet und mechanische Messglieder werden durch Intelligenz ersetzt. Wir wechseln die Dimension und wenden uns der Generatortechnik zu. Die bisherige Leistungsentwicklung bis zur Jahrtausendwende kann man mit Fug und Recht exponentiell nennen. Sie sehen das an dem Anstieg der Leistungen, die etwa im Jahre 1980 bis 2000 ein gewisses Plateau erreicht hat. Die derzeit größten Wasserkraftgeneratoren stehen in Brasilien am Itaipu-Staudamm, für die auch an unserem Institut Berechnungen angestellt wurden, sowie am Drei-Schluchten-Staudamm am Yangtze in China. Derzeit scheint hier in der Größenentwicklung eine kleine Verschnaufpause eingetreten zu sein und damit etwas Zeit, um sich sichtbaren Problemen zuzuwenden. Die Dimensionen werden deutlich, um die es hier geht, wenn man einen Blick in die Generatormontage wirft. Sie sehen den Itaipu-Generator in vertikaler Einbauweise. Der Wirkungsgrad ist mit fast 99% im Vergleich zu anderen stromerzeugenden Energiewandlern wie Photovoltaikanlagen, 16% etwa, oder Dampfturbinen, extrem hoch. Dennoch treten Verluste auf, die immerhin dem mittleren Ertrag von 10 Windkraftwerken entsprechen. Besonders ärgerlich sind Verluste, die sich in profanen Druckplatten verstecken. Das ist auch das einzige Mal, wo ich Sie mit einer Konstruktion einer E-Maschine langweilen will. Sie sehen also hier die Welle, den Läufer, dann die Erregerspulen und dann haben wir hier einen Luftspalt, der dazwischen ist. Das sind die Wicklungen des Stators und dann haben wir hier dahinter das Blechpaket, was sich weiter fortsetzt. Um das Blechpaket, was aus einzelnen Blechen besteht, festzuhalten, müssen diese Druckplatten mit Zugstangen arretieren, dieses Blechpaket, und sind einfach notwendig. Durch räumliche magnetische Streufelder, die nun von diesen Wicklungen ausgehen, können hier Verluste von 102 Kilowatt entstehen. Also auch eine Frage der Kühlung ist dort gestellt. Würde es gelingen, diese zu eliminieren, könnte man im Jahr zusätzlich 203 Vier-Personenhaushalte mit Strom versorgen. Für das gesamte Itaipu-Kraftwerk mit 18 Generatoren wird daraus eine Kleinstadt. Sie sehen, dass gerade bei solchen Großanlagen ein sorgfältiger Umgang mit Elektroenergie angesagt ist. Diesen nicht unerheblichen Verlusten auf die Spur zu kommen, verlangt fast Detektivarbeit und bringt den Elektroingenieur immer wieder auch an die Grenzen der modernen Simulationstechnik. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Elektromaschinen auch nützlich sein können, wenn sie eigentlich nichts tun, möchte ich Ihnen jetzt erklären. Wir befinden uns ja gegenwärtig im Zeitalter der Energiewende. Erinnern wir uns an den Auslöser der Energiewende, Fukushima, so hatte das den forcierten Ausstieg aus der Stromerzeugung durch Kernenergie zur Folge. Über den Zeitraum von 10 Jahren betrachtet, kann man das auch als eine 360-Grad-Wende bezeichnen. Aktuell ist die Frage, was tun mit diesen Kernkraftwerken? Eine Lösung besteht zum Beispiel in der Gewinnung einer Momentanreserve, indem man die Rotationsenergie der Rotoren von Generatoren, die also jetzt Motoren werden, und die entschaufelten Hochdruck- und Niederdruck-Turbinenteile nutzt. Der so entstehende Rotationsspeicher kann bei einem typischen Netzfrequenzeinbruch immerhin 3% der europäischen Primärleistung für 500 Millisekunden liefern. Wenn man diese Maschine nun noch mit einem Frequenzumrichter von 1500 Umdrehungen auf ein Drittel abbremst innerhalb von 30 Sekunden, sind das schon 6% der europäischen Primärregelleistung. Innerhalb der kritischen ersten 10 Sekunden nach Störungseintritt könnte der Turbinenmaschinensatz sogar konstant 50% der verfügbaren Primärregelleistung in Europa beisteuern, weil dieser nämlich am Anfang noch sehr gering ist. Durch Windenergieeinspeisung kommt es zu größeren Spannungsschwankungen im Netz. Und das ist das zweite Beispiel dafür, dass wir Elektromaschinen nutzen, obwohl sie eigentlich keine Arbeit verrichten oder keine Arbeit bereitstellen, keine Leistung bereitstellen. Kernkraftwerke stehen meistens in industriellen Ballungsgebieten, wo Motoren und andere Verbraucher zur Magnetisierung großen induktiven Blindstrombedarf haben. Letzten Endes stehen diese Kernkraftwerke in industriellen Ballungsgebieten und die Motoren, die dort im Einsatz sind, brauchen einfach Blindstrom, der zur Verfügung gestellt werden muss. Die Windkraftwerke sind sehr weit entfernt und die Blindleistung über diese großen Strecken zu bringen, ist sehr verlustbehaftet. Durch die erzeugte Blindarbeit, die nur zur Versorgung von elektrischen und magnetischen Feldern im Energieversorgungssystem dient, also keine Arbeit verrichten kann, lassen sich ebenfalls erhebliche Gewinne in Millionenhöhe erwirtschaften. Beides konnte es übrigens in einer Studie von uns für ein geeignetes Kernkraftwerk nachgewiesen werden. Und im stillgelegten Kernkraftwerk Biblis wurde letztere Methode sogar von RWE und Siemens bereits umgesetzt. Wir verbleiben noch ein wenig bei der Energiewende. Im Offshore-Bereich werden die Windenergieanlagen bald die 10 Megawatt Leistung erreichen. Türme werden dann Höhen von 200 Meter überschreiten. Ebenso nehmen die Gondelmassen zu. Die Schnellläufer, das sind Generatoren mit Getriebe, sind noch relativ leicht. In der Ausführung die Rotornabe, dann die Welle mit Getriebe und Kupplung und dann der Generator mit einem entsprechenden Schaltschrank. Generatoren ohne Getriebe, das sind die Langsamläufer, die Direktantriebe, bringen die Anlagen durch ihre hohen Gondelmassen in nicht mehr beherrschbare Zustände. Zwischenzeitlich wird man auf masseoptimierte, mittelschnell laufende Generatoren mit Getriebe setzen. Was allein aber eine hochlaufende Windturbine an Turmschwingungen verursacht, wir sehen also hier einen Blick von außen auf die Windturbine, da ziehen die Wolken lang, aber man sieht schon, also allein vom Hochlauf dieser Maschine kommt es also zu entsprechenden Turmschwingungen. Je höher die Massen werden natürlich, desto größer werden diese Schwingungsamplituden. Jetzt gehen wir in den Turm hinein. Wir sehen praktisch hier die Leiter, auf der man hochsteigen kann bis in die Gondel. Hier ist noch ein Seil, woran man sich festhält und hier sind die Versorgungsleitungen. Also die Schwingungsamplituden etwa 3 bis 5 Meter. Das heißt, wenn diese Massen noch mehr zunehmen, wenn die Längen dieser Türme noch größer werden, ist das eigentlich nicht mehr machbar. Für Offshore-Anlagen werden schon Pendelkonstruktionen erwogen, um diese Schwingungen auszugleichen. Das heißt, also dann ein großes Pendel in diesem Turm. Natürlich darf dann keiner mehr in diesem Turm sein. Im Jahre 2012 musste ein Serviceteam auf hoher See in solch einer Gondel die Weihnachtsfeiertage verbringen, da es wegen hoher See und Sturm nicht möglich war, die Leute zurückzubringen. Eine ungemütliche Vorstellung. Nun, im letzten Teil des Vortrages versuche ich nun etwas vorsichtig in die Zukunft zu blicken. Bleiben wir dabei bei den Windkraftwerken zunächst. Die Anlagengrößen wachsen also in absehbarer Zukunft, aber sie werden an eine technologische Grenze stoßen. Die Generatoren selbst wird man bauen können, aber sie werden zu groß und zu schwer. Und auch der Transport ist nicht unproblematisch, wenn wir an sehr weite Zugänge auf See Bezug nehmen. Es zeigt eine Studie, wo die Parameter von fast 100 unterschiedlichen Windkraftgeneratoren ausgewertet wurden, dass das Produkt aus Drehmomentdichte und Leistungsdichte, Drehmomentdichte also für die Langsamläufer insbesondere und die Schnellläufer für die hohe Leistungsdichte in ein Diagramm aufgetragen. Und da sieht man, dass eigentlich bei diesen 90 Generatoren alle so in etwa auf einer Linie versammelt sind. Es gibt einige Ausreißer und diese Ausreißer, die sind auf zwei Konstruktionen im Wesentlichen zurückzuführen. Einmal supraleitende Generatoren oder ganz neue Konstruktionen, die man auch mit der Transversalflussbauweise in Verbindung bringt. Dass diese Annahme mit neuen Konstruktionen hier vielleicht doch den weiteren Aufbau von großen Offshore-Windkraftanlagen ermöglichen zu können, richtig sein könnte, möchte ich Ihnen nun zeigen. Die Supraleittechnik hat eigentlich erst mit den Hochtemperatur-Supraleitern, bei denen durch Kühlung mit flüssigem Stickstoff die Sprungtemperatur unterschritten wird, das Anwendungsfeld der Elektromaschinen erreicht. Bei Gleichstromspeisung werden die Verluste im Supraleiter vernachlässigbar klein. Mit steigender Frequenz werden die Verluste so groß, dass sich ein Einsatz verbietet. Das heißt also, hier ist Gleichstromtechnik zumindest für die Erregung von Generatoren wichtig. Zur Industrieforschung auf dem Gebiet der supraleitenden Generatoren muss erwähnt werden, dass diese bereits in den 90er Jahren sehr intensiv betrieben wurde, aber dann aus bekannten Gründen abgebrochen wurde. Derzeit gibt es Neuanläufe mit vergleichsweise bescheidenen Leistungszahlen, etwa maximal 4 Megawatt, aber das kommt für die Windkraftanlagen schon so weit hin. Sowohl für Generatoren als auch für Motoren hat das zum Beispiel die Firma Siemens gemacht. Für Schiffsantriebe wurden diese Maschinen aufgebaut. Und Sie sehen, dass also sowohl die Verluste halbiert werden können, als auch die Massen bzw. Volumina. Das heißt also, unsere Hoffnungen sind nicht ganz umsonst. Im Zusammenhang mit der Energiewende ist es auch unumgänglich, ein Wort zu Energiespeichern zu sagen. Den einen Energiespeicher hatte ich ja bereits genannt, ausgemusterte Kernkraftwerke. Der zunehmende Anteil regenerativ erzeugten Stromes führt nämlich zu mehr und mehr volatilen Zuständen im Netz. Berechnungen für den Speicherbedarf allein in Deutschland fürs Jahr 2050 mit geplanten 50% Versorgung aus regenerativem Strom kommen zu der gigantischen Investitionssumme von 2 Billionen Euro. Wollte man den Einfluss des regenerativen Stroms nivellieren. Das entspricht der derzeitigen Verschuldungssumme Deutschlands, ist also unrealistisch. Dennoch sollten punktuell Energiespeicher Sinn haben. Sie könnten zur Netzstützung oder als unterbrechungsfreie Stromversorgung von Krankenhäusern dienen. Technisch könnte das dann so aussehen, dass ein großer Schwungradkörper aus Faserverbundmaterial magnetisch gelagert wird. Das Ganze läuft bei 60.000 Umdrehungen und das würde über eine eisenlose, aber permanent erregte Synchronmaschine übernommen werden. In diesen Anlagen sind dann alle Innovationen, die bisher einen Schritt nach vorn gebracht haben, zu implementieren, um in solchen extremen Drehzahlbereichen sicher arbeiten zu können. Es kommen aber auch weitere Herausforderungen auf die Elektromaschinen zu. Durch die Rückkehr des Gleichstroms. Offensichtlich auch eine 360-Grad-Wende. Sie erinnern sich, Ende des 19. Jahrhunderts kam die Hinwendung zur Wechselstromtechnik von der Gleichstromtechnik. Während in Europa die Gleichspannungsnetze Mitte des 20. Jahrhunderts so gut wie verschwunden waren, stellte der New Yorker Stromversorger Consolidated Edison die Lieferung von Gleichstrom erst Ende November 2007 endgültig ein. Sie sehen, wie langlebig manche Dinge auch in den USA sind. Zuletzt waren vor allem noch ältere Aufzüge in Manhattan auf die Gleichspannungsversorgung angewiesen. Und nun kommt der Gleichstrom wieder zurück. Zum einen ist es vorteilhafter, bei sehr hohen Übertragungsspannungen und langen Transportleitungen mit Gleichstrom zu arbeiten, weil nämlich die steigenden Blindströme wegfallen und weil heute taugliche Leistungselektronik verfügbar ist. Diese Leistungselektronik enthält tausende von Halbleiterschaltern zur Spannungsanpassung, die letzten Endes die Transformatoren ersetzen. Zum anderen wird auf vielen öffentlichen und privaten Gebäuden bereits Gleichstrom durch PV-Anlagen erzeugt. Und schließlich ist die Anzahl der Gleichstromverbraucher in Gebäuden durch die benutzte Informationstechnik so stark angestiegen, dass eine tatsächliche Gleichstromversorgung Sinn macht. Es ist aber zu vermuten, dass weiterhin Wechsel- und Drehstrom zum Gleichstromadditiv es geben wird. Insofern sind die Auswirkungen auf die Elektromaschinen nicht so gravierend, wie man das auf den ersten Blick vermuten könnte. Teilweise unbeachtet von der Öffentlichkeit vollzieht sich allmählich auch die Elektrifizierung bisher unberührter Lebensbereiche. Längst hat sich die Elektromaschine vom Arbeitspferd emanzipiert, indem sie in Bereiche vordringt, wo Pferde nicht mehr einsetzbar sind. Elektromaschinen kann man mittlerweile unter den widrigsten Umgebungsbedingungen laufen lassen, unter Wasser, in Fremdgasumgebung, im Hochvakuum, bei höheren Temperaturen bis maximal 250 Grad, in Extremfällen sogar bis 400 Grad Celsius mit dann verkürzter Lebensdauer. Und nun gehen die Elektromaschinen noch in die Luft. Die jüngste Entwicklung eines Propellermotors mit sehr hoher Leistungsdichte weist einen Weg, wie es gehen könnte. Damit ist nämlich eine Dauerleistung von immerhin 260 Kilowatt erreichbar. Damit könnten Kleinflugzeuge mit einem Startgewicht bis zu 2 Tonnen bereits elektrisch angetrieben werden. Für größere Leistungen sind dann elektrisch-hydraulische Hybridantriebe durchaus machbar. Eine sicher aktuelle und spektakuläre Anwendung bietet auch das Solarflugzeug, ausgestattet mit moderner regenerativer Stromerzeugung. Der Hauptvorteil der Elektromaschine liegt jedoch in ihrer unschlagbaren Effizienz mit 1/20 Energieverbrauch gegen bisher im Flugwesen üblichen Antriebsformen. Interessant für die Raumfahrt ist die bessere Fähigkeit von E-Motoren, Kräfte im Bereich weniger Newton dosieren zu können, zum Beispiel zur Feinpositionierung von Satelliten. Im Unterschied zu den bisher besprochenen elektromagnetischen Antrieben sind das dann aber elektrische Ionenantriebe. Das ist ein gänzlich neues Kapitel und Stoff für einen anderen Vortrag. In meinem Vortrag hatte ich besonders den Blick darauf gerichtet, wie die Elektromaschine wichtige Bereiche der Industriegesellschaft erobert und auch verändert und sich mit ihr verändert. Zum Schluss sei noch etwas gesagt zu Innovationen in der Elektromaschine selbst, das Feld, mit dem wir uns nämlich überwiegend beschäftigen. Seit es Maschinen gibt, werkeln Ingenieure daran, neue Konzepte zu erfinden und zu erproben. Eine dieser neuen Maschinenkonzepte ist die sogenannte Transversalflussmaschine. Im Unterschied zu den klassischen Maschinen wird jetzt das Eisen um die Leiter gewickelt. Bisher ist es so, dass die Leiter um das Eisen gewickelt werden. Durch diese neue Form der Anordnung ist es also möglich, wichtige elektromagnetische Größen, Feldgrößen zu entkoppeln. Und man kann dann Anordnungen mit sehr großer Kraftdichte entwickeln, die fast dreimal so groß sind, als das bei herkömmlichen Maschinen der Fall ist. Allerdings, und das ist für den Preis sehr bedenklich, ist die Anzahl und Vielfalt der benötigten Bauteile weiterhin enorm groß. Deshalb will ich Ihnen auch eine letzte Prognose nicht vorenthalten. In Fachkreisen heißt es, der Transversalflussmotor ist und bleibt der Motor der Zukunft. Damit auch diese Prognose widerlegt oder mindestens relativiert werden kann, arbeiten wir daran. Wir sehen hier in der Mitte ein Projekt unseres Instituts, wo also eine solche Maschine gebaut wird, besteht also aus drei solchen, könnte sagen, Zahnrädern, die aus Weichmaterialien, aus Weicheisenpulvern besteht, und über diese Grenze läuft praktisch unser Permanenterregter Rotor. Sie sehen auch hier diese drei Ringwicklungen, wo jetzt dieses Eisen um diese Wicklung herum angeordnet ist. Zum einen wird ein von uns entwickelter Torque-Motor in einen langsam drehenden Rundtisch von Werkzeugmaschinen integriert und zum anderen wird ein Fahrmotor entwickelt, der dann in einem Lastenfahrrad getestet wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit meinem Dank an meine Mitarbeiter, die zur Entstehung des Vortrages im weitesten Sinne beigetragen haben, schließe ich meinen Vortrag, nicht ohne mich auch bei Ihnen für Ihr Interesse bedankt zu haben. Dankeschön. Professor Wilfried Hofmann von der Technischen Universität Dresden gab uns einen Überblick über die Geschichte der Elektromaschinen. Und jetzt berichtet Ralf Krauter, Wissenschaftsredakteur in unserem Deutschlandradio, über Elektromaschinen, die künftig den beruflichen wie privaten Alltag durchdringen werden. Roboter, die uns Menschen immer ähnlicher sind. In den Forschungslaboren arbeiten solche menschlichen Helfer schon jetzt teilweise Hand in Hand mit uns. Soft Robotics heißen sie, weil sie uns sowohl hart von sich wegstoßen können, als auch sanft trösten, wenn wir es mal nötig haben. Die Soft Robotics sollen uns mit weichen Materialien wie Silikon und Gummi umgeben, also so richtig anschmiegsam sein. Vielleicht sogar softer als so mancher echte Mensch. Hi, grüß dich, Darin. Kannst du Hasi einschalten? Das Institut für Robotik und Mechatronik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt befindet sich in Oberpfaffenhofen, vor den Toren Münchens. Professor Alin Albuscheffer ist der Chef hier. Also das ist jetzt die Serienversion des Roboters. Der gebürtige Rumäne steht vor einem der neuesten Industrieroboter. Er hat die Abmessungen eines menschlichen Armes und kann Lasten bis zu 7 Kilogramm beliebig im Raum positionieren. Auffällig ist, dass der kräftige Helfer keine Ecken und Kanten hat. Er besteht durchweg aus sanft geschwungenen, abgerundeten Elementen. Der eigentliche Clou ist aber unsichtbar. Der Roboterarm ist feinfühliger und nachgiebiger als normale Industrieroboter und soll künftig direkt mit Menschen zusammenarbeiten. Die Roboter kommen sozusagen aus ihren Käfigen heraus. Sie werden uns im Alltag begleiten. Wenn es wirklich so kommt, wäre das eine Revolution, an der Alain Albo-Schäffer maßgeblich beteiligt war. Bis vor kurzem, bis vor ungefähr 5 Jahren, war allein schon über die rechtlichen Vorgaben eine Mensch-Roboter-Kooperation vollständig untersagt. Das heißt, man ging davon aus, dass Roboter gefährlich sind. Sie mussten hinter Gitterzäunen oder Absperrungen mit Lichtschranken. Und sobald ein Mensch den Arbeitsraum des Roboters betreten hat, hatte der Roboter sofort stehen zu bleiben. In den Fabriken der Zukunft wird diese strikte Trennung der Arbeitsbereiche aufgehoben sein. Über kurz oder lang werden Mensch und Maschine deshalb vielerorts Hand in Hand arbeiten. Und da ist es tatsächlich notwendig, dass der Roboter zum einen den Menschen erkennt, mögliche Kollisionen natürlich erkennt und in keinem Fall darf ein Roboter einen Menschen verletzen. Das Serienmodell vom Augsburger Unternehmen KUKA besteht aus 7 oberarmdicken Elementen, die mit Gelenken verbunden sind. In jedem davon stecken ein Elektromotor und empfindliche Drehmomentsensoren, die genau spüren, welche Kräfte gerade wirken. Die ausgefeilte Sensorik macht den Roboterarm besonders feinfühlig. Berührt er ein Glas Wasser, das im Weg steht, stoppt er die laufende Bewegung so schnell, dass nichts verschüttet wird. Und weil sich über die Motoren regeln lässt, wie steif seine Gelenke sind, kann man einstellen, wie viel Kraft nötig ist, um ihn manuell in eine bestimmte Richtung zu bugsieren. Große Unternehmen wie Google haben plötzlich ein Interesse an diesen neuen Robotertypen, die jetzt nicht im klassischen Industrieumfeld operieren, sondern mit Menschen interagieren, sich frei bewegen. Und da braucht man einfach nachgiebige Roboter, Soft Robotics. Maschinen aus weichen Materialien, die so feinfühlig und geschmeidig agieren wie biologische Vorbilder. Das ist das Fernziel der Entwickler. Alain Albo-Schäffer steht vor HASI, dem Hand-Arm-System. Ein mannshoher Torso, bestückt mit 2 Armen, deren Funktionalität dem menschlichen Vorbild ähnelt, inklusive Hand mit 5 Fingern. Ich kann mit dem Roboter immer interagieren, ich kann ihn an der Hand fassen, ich kann ihm Bewegungen vorführen. Der Ingenieur schiebt und zieht die rechte Hand des Roboters in immer neue Positionen. Der Roboter leistet je nach Programmierung mal mehr, mal weniger Widerstand gegen bestimmte Bewegungen und verharrt dann automatisch in der Endposition. All das können die neuesten kommerziellen Assistenzroboter auch schon. Doch HASI kann noch mehr. Der Unterschied ist jetzt bei diesem neuen Roboterkonzept, dass der Roboter nachgiebig ist, auch wenn die Motoren komplett ausgeschaltet sind. Jetzt sind die Motoren komplett ausgeschaltet und Sie sehen, das ist praktisch die intrinsische Steifigkeit des Systems. Sie sehen, das System ist sehr, sehr nachgiebig. Drückt man Hasis Hand jetzt nach hinten, gibt der Arm ein paar Zentimeter nach und federt dann wie ein träges Pendel zurück. Mechanische Federn in jedem Gelenk machen es möglich, erklärt Projektleiter Sebastian Wolf. Wir können die Nachgiebigkeit auch verstellen, also ähnlich wie der Mensch. Wir können die Muskeln anspannen oder wir können locker lassen. Das sehen wir jetzt hier auch aktuell. Sie sehen, der Roboter hebt sich ein bisschen aus der Gravitation heraus und spannt seine Muskeln quasi an. Dadurch ändert sich dann die Frequenz, mit der er schwingt. Die eingebaute Elastizität hat ihren Preis. Die Zahl der Antriebe pro Gelenk verdoppelt sich. 52 Elektromotoren stecken in jedem Arm. Sie samt Steuerelektronik darin unterzubringen, war knifflig, sagt Sebastian Wolf. Weil Hasis Gelenkfedern potenzielle Energie speichern, kann er seine Muskeln vorspannen und dann zurückschnellen lassen. Wie ein Handballspieler, der mit Wucht aufs Tor wirft. Für künftige Mensch-Maschine-Interaktionen am Fließband oder im Haushalt ein Sicherheitsvorteil. Der klügere Roboter gibt nach. Genau wie wir Menschen, wenn wir bei einem Sturz instinktiv unsere Muskeln lockern, um den Aufprall zu dämpfen. Weichheit macht robuster und hilft, unerwartete Ereignisse heil zu überstehen. Das gilt für Menschen und Maschinen. Ich bin mir sicher, dass Roboter, die sich zwischen Menschen bewegen, sagen wir mal klar die Fernvision eines Haushaltsroboters, der ihnen hilft, den Tisch zu decken, Frühstückstisch abzuräumen, dass man irgendwann mal einen solchen Roboter hat. Da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass dieser Roboter kein starrer, stur vorgegebene Bahnen folgender Roboter sein wird, sondern es ein nachgiebiger Roboter sein wird. Es muss ein Roboter sein, der für Menschen nicht gefährlich ist, der auch mal Fehler machen kann, irgendwo dagegen stößen kann, ohne kaputt zu sein und ohne etwas zu zerstören. Das heißt, in unbekannten Umgebungen, in schwer modellierbaren, veränderlichen Umgebungen werden wir diese Nachgiebigkeit brauchen, definitiv. Um Elektromaschinen drehte sich diesmal der Hörsaal auf D-Radio Wissen. Zum Schluss der Sendung informierte Ralf Krauter über weiche Roboter, die langsam aber sicher unser Leben durchdringen und einfacher machen sollen. Ob ihr nun daran glaubt, dass diese Entwicklung gut oder schlecht ist, damit lassen wir euch wie immer jetzt allein. Und weil die Welt immer technischer, immer verrückter und schneller wird, schmeißen wir in unseren nächsten beiden Sendungen Roboter und Elektromaschinen beiseite und sind nur wir selbst, wollen mit euch gemeinsam einmal so richtig zur Ruhe kommen. Dann meditiert der Hörsaal mit buddhistischer und wissenschaftlicher Anleitung. Bis zum 4. und 5. Juli also. Die Radio Wissen. Hörsaal.